Ritter drei, ei, da tuntor hinaus, ari, ari, fein, sinken, als schaut zum Fenster hinaus, ari, ari, ati. Und wenn es denn soll geschieden sein, so reich mir dein Gold, wäre es noch heut, es macht uns beide wohl große Freude.